Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten inhaltlichen Veranstaltung aus der Kampagne Liberté Toujours, den alltäglichen Wahnsinn überwinden. Heute werden wir uns so ein bisschen Arbeitermarxismus, also konkreten Versuchen, antikapitalistische Theorien in die Praxis umzusetzen, zuwenden. Wir werden das, wie gesagt, an der marxistischen Arbeiterbewegung machen. Arno wird anhand dessen oder anhand der Sowjetunion ein bisschen auf diesen Arbeitermarxismus oder auch nicht eingehen wollen. Zu dem Begriff Arbeitermarxismus wird Arno sicherlich gleich noch was sagen. Ja, in den ersten beiden Veranstaltungen haben wir erstmal so einen groben Überblick über Kapitalismus gekriegt. Dann in der zweiten Veranstaltung Überblick Klassen, was ist das überhaupt? Wie äußern sich Klassen und konstituiert sich sozusagen über die Stellung im Produktionsprozess per se automatisch sowas wie ein revolutionäres Subjekt? Und ja, heute geht's dann an die Praxis. Den Vortrag werden wir natürlich auch in der Perspektive hören oder haben wir in der Perspektive organisiert, dass wir als antikapitalistische Linke heutzutage natürlich in gewisser Tradition zu dieser Arbeiterbewegung stehen und da ja eine Aufarbeitung, eine Auseinandersetzung stattfinden sollte, um von den guten und schlechten Elementen, sage ich mal, ja, das, was für heute sinnvoll ist, zu übernehmen und sozusagen ja damit antikapitalistische Politik im 21. Jahrhundert zu machen. Ich merke schon, ich rede wieder zu lang, darum nur noch einen kleinen Hinweis. Morgen um 18 Uhr ist es endlich soweit. Da geht die Kampagne ihrem Höhepunkt entgegen mit einer farbenfrohen Street Parade inklusive dreier DJ-Teams aus verschiedenen Städten. Wollen wir sozusagen nicht nur über Kapitalismus reden, sondern auch unsere Ablehnung demonstrieren. Ich freue mich ganz herzlich, wenn ich euch oder wenn wir euch morgen alle wiedersehen und würde sagen, Arno, stell dich doch schnell nochmal vor und ja, dann geht's ab ins Thema. Davor würde ich dir noch gern ganz herzlich dafür danken, dass du heute zu uns nach Braunschweig gekommen bist und ja, danke. Ja, schönen guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Arno Netzband aus Berlin, bin hier seit dem Sommersemester letzten Jahres Lehrbeauftragter hier auch an der TU und ansonsten bin ich als freischwebender Autor und Sonstiges tätig, auch noch als Online-Redakteur für so eine unschöne Zeitung, aber das tut jetzt hier auch nicht zur Sache, können wir vielleicht später drüber diskutieren. Was uns heute ja interessiert, ist die Frage Revolution oder Tod und in dem Sinne Kritik des Traditionsmarxismus, habe ich das jetzt mal genannt, am Beispiel der Sowjetunion. Also zum einen deshalb, weil ich den Begriff Arbeitermarxismus für nicht so geeignet halte. Ganz einfach deshalb, weil letzten Endes alle, die auf die Kritik der politischen Ökonomie von Marx sich beziehen, müssen letzten Endes auch die Rolle der Lohnabhängigen in der kapitalistischen Produktionsweise reflektieren. Und das heißt also, etwas, was sich auf Marx oder Marxismus oder Ähnliches bezieht, muss sich in einer bestimmten Art und Weise immer auf Lohnabhängige, auf Arbeiterinnen und Arbeiter beziehen. Und deshalb würde ich eher von Traditionsmarxismus sprechen. Auch das ist ein unzureichender Begriff, aber das ist ein anderes Thema, was uns heute im engeren Sinne nicht interessiert. Aber was uns heute interessiert, ist, wie gesagt, die Sowjetunion oder die theoretischen und politisch-praktischen Ansätze in der Sowjetunion, die heute Abend beispielhaft für eben die Darstellung und Kritik des Traditionsmarxismus stehen, weil es selbstredend nicht möglich ist, sinnvollerweise über alles, was unterschiedliche Strömungen von Traditionsmarxismus an Theorie und politischer Praxis produziert haben, an einem Abend zu referieren, zu kritisieren und vielleicht darüber hinausweisende Elemente zu entwickeln. Dann ist natürlich noch das Problem, was ich nochmal ansprechen möchte. Der Titel, den habe ich mir nämlich eher nicht ausgedacht. Revolution oder Tod wäre sicherlich die Alternative gewesen der später sowjetischen Bolschewiki. Ich denke, dass der Revolutionsbegriff ein wenig zu hoch gehängt dabei ist, weil dadurch würde eher ein Weg praktisch, worüber sich irgendwas entwickeln kann, nämlich eine Transformation zu einer befreiten Gesellschaft, an die erste Stelle gerückt werden, anstatt das Ziel selbst. Also eigentlich wäre dann eher die Alternative, keine Ahnung, Revolution zu einer befreiten Gesellschaft oder befreite Gesellschaft oder Tod oder was Vergleichbares. Aber sicherlich kann gesagt werden, dass die Bolschewiki eher eine vergleichbare Parole wie Revolution oder Tod richtig gefunden hätten. Gut, was erwartet euch heute? Heute erwartet euch einerseits die Fragestellung, was waren eigentlich die Bedingungen im zaristischen Russland vor der Revolution 1917? Was waren theoretische Ansätze, vor allen Dingen in diesem Fall Lenins, die Beiträge zu dieser bolschewistischen Bewegung? Und was war die politische Praxis der Bolschewiki um 1917, aber vor allen Dingen dann auch danach im Aufbau der späteren Sowjetunion? Ich will dazu nochmal aufzeigen, aus welcher Perspektive jetzt ich das überhaupt referiere. Dazu muss ich natürlich meine Kriterien der Kritik darlegen, sonst wird das natürlich unklar. Meine Perspektive ist die einer antiherrschaftlichen Thematisierung, antiherrschaftlich in dem Sinne, dass sich das nicht nur gegen die kapitalistische Produktionsweise richtet, sondern auch gegen andere Herrschaftsverhältnisse, gegen Patriarchat, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Und das sind insofern die Kriterien, als die Frage ist, wird oder konnten oder beziehungsweise haben die Bolschewiki zu dem damaligen Zeitpunkt unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse angegriffen, haben sie versucht, sie zu beseitigen, zu überwinden, oder fokussierte sich das eher auf einzelne davon? Weitere Punkte wären dann natürlich die von Zielsetzungen von antiherrschaftlicher Gesellschaft, wie sie dann aussehen könnte, eine eher demokratische Struktur, in der unterschiedliche Gruppen von Menschen tatsächlich über Produktion, Verteilung, über das, was sie angeht, im alltäglichen Leben mitentscheiden können und durchaus auch eine bestimmte Form von Dezentralisierung, von Organisation, von Produktion, Verteilung und dergleichen mehr. Das in etwa ist meine Perspektive, die ich praktisch als Kriterien heranziehe, um das Programm, die Programmatik und die Praxis der Bolschewiki zu bewerten. Jetzt komme ich dann dazu, zu den Bedingungen im zaristischen Russland am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dazu ist zunächst mal zu sagen, das zaristische Russland, da braucht man sich erstens nur die Landkarte anzugucken, dann aber im weiteren Sinne die Geschichtsbücher. Zum damaligen Zeitpunkt gehörte das zaristische Russland zur europäischen Peripherie. Es war also anders als vielleicht selbst Lenin noch glauben lassen wollte, war das kein durchgehend kapitalistisches Land. Die kapitalistische Produktionsweise war bestenfalls in den Anfängen begriffen. In diesem Land war vor allen Dingen eine eher feudal und vor allen Dingen bäuerlich geprägte Strukturen vorherrschend. Das heißt also, dass der Großteil der Bevölkerung Bäuerinnen und Bauern waren. Es wird zum Teil von bis zu 75% gesprochen. Und dass diese Struktur, also die bäuerliche Bevölkerung, die in einer veränderten feudalen Struktur, also nicht mehr der direkten Leibeigenschaft, die war formal vorher schon abgeschafft, aber real nicht unbedingt, dass diese Bevölkerungsstruktur zugleich das Fundament des Zarismus bildete. Das wird von einigen vor allen Dingen so interpretiert, dass, dass praktisch die bäuerliche Bevölkerung keine eigene politische Artikulation tätigte, dass ihre die eigenen Interessen an beispielsweise an der Verfügung über den Boden, den sie bearbeiten, in welcher Form zunächst mal auch immer, dass die sich dass diese Artikulation faktisch nicht funktionierte, dass eine Organisierung, eine kollektive Organisierung im politischen Sinne nicht stattfand und dass praktisch die bäuerliche Bevölkerung eher das System des Zarismus stützte. Das hing auch damit zusammen, dass ein Großteil, ein absoluter Großteil der Bevölkerung Analphabetinnen und Analphabeten waren. Das betraf allerdings nicht nur die bäuerliche, sondern auch die Arbeiterinnenbevölkerung. Und dass vor allen Dingen der Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche recht stark war, mit einem Aberglaubensschnickschnack und durchaus auch Bezügen zum Antisemitismus, nicht nur aus dem Umfeld der orthodoxen Kirche, sondern in diesem Fall auch von den zaristischen Organen geschürt. Da gibt es so eine ganze Geschichte von Pogromen, Angeleiteten und so weiter. Und eben aus dem Umfeld der orthodoxen Kirche stammen auch Leute, die die Protokolle der Weisen von Zion erneut veröffentlichten, weil sie das selber für wahr hielten. Gut, also das war praktisch die, wie soll man sagen, die kulturelle Substanz des Großteils der Bevölkerung, also ein unzureichendes Wissen über die Welt, über die Möglichkeiten von Veränderungen, die Gebundenheit an die herrschaftliche, die politische, die ökonomische Herrschaft und durchaus an religiöse Ideologien. Es kann an dieser Stelle dann nicht mehr verwundern. Im zaristischen Russland gab es einen relativ gering ausgebauten industriellen Bereich und dementsprechend auch einen eher geringen Anteil von Arbeiterinnen und Arbeitern an der Bevölkerung. Das heißt, auch diese waren jedenfalls am Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst mal noch nicht sehr mobilisierungsstark und hätten anders als in anderen entwickelten kapitalistischen Ländern nicht einfach ein ganzes Gesellschaftssystem in Anführungszeichen übernehmen können. Dazu kam ganz einfach auch in dem Zusammenhang, dass die Industrialisierung, das heißt die kapitalistische Produktionsweise, schwach ausgeprägt war, dass die Bourgeoisie selbst relativ schwach und zugleich abhängig, politisch abhängig vom zaristischen Staat gewesen ist, nämlich vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass sie ihre Exporte sichern lassen wollten, politisch sichern lassen wollten und eben einen Schutz vor der internationalen Konkurrenz benötigten. Und dazu benötigten sie den zaristischen Staat. Die Bourgeoisie, im zaristischen Russland, die anfangs darauf abzielte, durchaus den Zarismus als nicht so positiv einzuschätzen, entwickelte eher Reformprogramme, wollte eine bestimmte politische Beteiligung, nicht jedoch den Zarismus vollständig beseitigen. Weitere gesellschaftliche Gruppen waren vor allen Dingen dann der Feudaladel, der die politische Stütze des Zarismus war, die wesentliche politische Stütze. Diese Schicht konnte sehr stark von dem zaristischen System profitieren, logischerweise, weil die halbabhängigen Bauern für sie produzierten. Der Feudaladel und die Bourgeoisie blockierten sich politisch in einer gewissen Weise gegenseitig, weil die politischen Zielsetzungen durchaus andere gewesen sind. Wie gesagt, während die Bourgeoisie eher mindestens auf Reform abzielte, hatte der Feudaladel eigentlich kein Interesse an der Veränderung der Situation. Dann muss man natürlich sagen, dass, wie ich schon andeutete, die Leibeigenschaft und die Bindung an den Boden noch nicht vollständig abgeschafft worden war Und zumindest behaupten einige Autorinnen und Autoren, dass auch für die Arbeiterinnen und Arbeiter eine eher halbleibeigene Situation existierte. Das heißt also, dass die doppelt freien Lohnarbeiterinnen, wie sie für den Kapitalismus, jedenfalls in Europa, typisch gewesen sind, dass die noch nicht in größerem Ausmaß existierten. Und das heißt, eher die Situation bestand, dass zu einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, das heißt zur kapitalistischen Produktionsweise, erst überzugehen wäre zum Zeitpunkt Anfang des 20. Jahrhunderts. Was war noch die Bedingung zu diesem Zeit im zaristischen Russland? Der zaristische Staat setzte sehr starke Repressionen gegen jegliche Reformbestrebung und Opposition durch, mit allen möglichen Mitteln, die verfügbar waren. Es gab einen sehr ausgewiesenen Apparat von Geheimpolizei, die ihr Spitzelsystem bis in sämtliche greifbaren Organisationen der politischen Opposition ausdehnen konnte. Es wurden Pamphlete verfasst, Briefe, um die Opposition zu spalten. Bekanntermaßen auch die Protokolle der Weisen von Zion sind ein Produkt der zaristischen Geheimpolizei. Und es ist an verschiedenen Stellen immer wieder vorgekommen, dass an sozialrevolutionären Gruppen eben auch Spitzel der Geheimpolizei auch an Aktivitäten daran teilnahmen oder die Aktivistinnen und Aktivisten zu entsprechenden Attentaten oder Vergleichbaren erst gebracht haben, um dann anschließend die Repression verschärfen zu können. Letzten Endes bestand eine Situation, in der die Vorrechte des Feudaladels, die also weiterhin noch existierten, erst noch abgeschafft werden mussten und dass eigentlich die politischen Institutionen und der entsprechende Verwaltungsapparat für die kapitalistische Produktionsweise im Prinzip noch nicht existierten. Man hatte also eine ganz andere Staatsstruktur, eine ganz andere Gesellschaftsstruktur als die der kapitalistischen Länder in Mittel- und vor allen Dingen Westeuropa. Ich mache jetzt noch einen kleinen Sprung, komme zu der Situation des Ersten Weltkriegs, in dem sich bekanntermaßen, man könnte es zuspitzen, an der Staatsspitze der unterschiedlicher Länder befanden sich Verwandte bekanntermaßen. Also die kaiserlichen und königlichen Familien in Europa waren ja verwandt. Und in gewisser Weise haben die Verwandten Kriege gegeneinander führen lassen. Das ist natürlich nicht der Hauptpunkt, aber der Erste Weltkrieg interessiert uns ja auch nur am Rande. Das Wichtigste ist, dass es zu dem Teil der Bedingungen gehört, wie bolschewistische Bewegung, wie die russische Revolution zu interpretieren ist. Und in diesem Sinne interessiert uns der Erste Weltkrieg vor allen Dingen als Form, in dem Tausende von Soldaten in Schützengräben starben, in dem es ab einem bestimmten Zeitpunkt keinen Bewegungskrieg mehr gab, sondern eine Abnutzung, vor allen Dingen dann auch eine Verarmung der Bevölkerung in zahlreichen Ländern, vor allen Dingen aber im zaristischen Russland. Und damit einhergehend war ganz klar eine abnehmende Zustimmung zum Zarenregime verbunden, auch eben, weil sehr viele Bauern in der zaristischen russischen Armee kämpften und zum ersten Mal eine bestimmte Form von Kollektivierung, von Zusammenschließung erlebten und praktisch eine mögliche Vorstufe für politische Artikulation sich ergab. Insofern hatte sich hier eine Voraussetzung für einen revolutionären Umbruch gebildet. Also einen erneuten, muss man natürlich sagen, weil ich jetzt die Revolution 1905 einfach mal weggelassen habe, weil die uns jetzt an dieser Stelle nicht interessiert. Bekanntermaßen wurde dann in der sogenannten Februarrevolution 1917 der Zar gestürzt, und zwar in einem Bündnis verschiedener politischer Strömungen. Und es gab dort auch eine starke internationale Unterstützung aus verschiedensten Ländern, aus verschiedensten Strömungen, sozialistische, anarchistische und aus verschiedenen Teilen Europas und so weiter, die durchaus dem möglichen Projekt, den sich entwickelnden Projekt zustimmten. Der Krieg wurde bekanntermaßen von der russischen Seite weitergeführt, und zwar letzten Endes auch nach dem Oktoberaufstand, zu dem ich später dann nochmal komme. Und das hat natürlich dann die Lage auch nicht unbedingt verbessert im Lande. Zu den Bedingungen im Umfeld des Ersten Weltkriegs gehört auch noch, dass die anfänglichen Versuche von Revolutionen, von Räterepubliken in verschiedenen europäischen Ländern im Laufe der Zeit bis Anfang der 20er Jahre scheiterten, alle, worauf bekanntermaßen die Bolschewiki zum Teil gesetzt hatten, dass man sich da als, wie soll man sagen, als Anhangbegriff, der sich in der Peripherie befindet und möglicherweise dann verbesserte Bedingungen hat, wenn halb Europa revolutionäre Entwicklungen vollzieht und anderen Druck auf kapitalistische Länder, die dann noch verblieben sind, ausüben kann. Das war die Situation, bei der es dann zu einer Isolation der Sowjetrepublik kam. Das heißt, einer Isolation, die einerseits politisch war und ökonomisch. Das heißt, internationaler Austausch, Handel wurde eingeschränkt. Aber vor allen Dingen kam es dann zum sogenannten Bürgerkrieg, der interessanterweise immer ohne Anführungszeichen in den Geschichtsbüchern steht, was mir vollkommen unerklärlich ist, weil das nicht einfach ein Bürgerkrieg gewesen ist, sondern es ist zwar richtig, dass sogenannte Weiße, also gegen die Revolution gerichtete Truppen, gegen das entstehende Sowjetrussland gekämpft haben, aber dies passierte einerseits mit militärischer und finanzieller Unterstützung der Bündnismächte USA, Großbritannien, Japan, Frankreich. Anfangs allerdings war die Unterstützung nicht nur in der Hinsicht von Waffen und Geld, sondern es wurden Interventionstruppen von den eben genannten Ländern gegen Sowjet und Russland eingesetzt, was ab einem bestimmten Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen dann eingestellt worden ist. Also mit anderen Worten, eine der Bedingungen, unter denen sich die bolschewistische Richtung nach dem Oktoberaufstand versuchte zu entwickeln, war die, mit einem Krieg sich auseinandersetzen zu müssen. Und das war natürlich verbunden mit umfangreicher Verwüstung, mit Hunger, mit Desorganisation und vor allen Dingen auch Terror auch der weißen konterrevolutionären Einheiten. Das Ergebnis des Bürgerkriegs war zwar einerseits, dass die Bolschewiki und die Rote Armee siegten, aber zu dem Preis, wie gesagt, dass Verwüstung, Hunger und so weiter existierten und dass viele der ehemals sich für die soziale Revolution eingesetzt habenden Leute im Bürgerkrieg gefallen waren. Sie sind gestorben. Also das war dann die Frage, welches sind die Trägerinnen und Träger der weiteren Transformation von Gesellschaft zu einer befreiten Struktur hin. Ich will jetzt noch als letzten Punkt der Bedingungen durchaus noch den Zweiten Weltkrieg erwähnen, und zwar in einer gewissermaßen Kurzversion. Bekanntermaßen, nachdem das Deutsche Reich 1941 die Sowjetunion angriff, kam es relativ schnell zu umfangreicher Zerstörung, zu Massenmord an der nicht nur jüdischen Bevölkerung und an Auszehrung von der gesellschaftlichen Ressourcen. Und es gab im Laufe des Krieges später dann sehr, sehr viele Tote. Das heißt, nichts anderes, als dass die Sowjetunion den quantitativ die meisten Toten im Zweiten Weltkrieg und bei der Vernichtung der europäischen Juden zu beklagen hatte. Und zugleich trug die Sowjetunion letzten Endes die Hauptlast im Krieg gegen die deutsche Wehrmacht, um diese dann zu besiegen. Das sind sicherlich die Hintergründe, die man sich vor Augen führen muss, wenn wir uns über die Bolschewiki, ihre theoretischen Ansätze und ihre praktischen Versuche zur Revolutionierung der Gesellschaft angucken wollen. Ich komme jetzt zu dem nächsten Punkt, und zwar zu Theorieelementen der Bolschewiki. Und da ist zunächst mal zu sagen, ich hatte ja anfangs von Traditionsmarxismus gesprochen, das bezog sich richtigerweise auf eine bestimmte Linie, die bei Friedrich Engels startet, bei einer bestimmten Kurzversion von der Marx'schen Analyse kapitalistischer Produktionsweise, bei Analyse gesellschaftlicher Strukturen, die sicherlich auch bei Marx noch nicht zu Ende und umfassend getätigt worden ist, aber die hätte fortgesetzt werden können und die im Zuge des westlichen Marxismus zum Teil auch fortgesetzt worden ist. Und danach, jedenfalls die Linie zog sich von Engels auf jeden Fall zu Kautsky, dem wichtigsten deutschen sozialdemokratischen Theoretiker der Jahre nach Engels und der auch international Renommee in der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung hatte. Und später spaltete sich das bekanntermaßen auf in eher sozialdemokratische und dann kommunistische Strömungen. Jedenfalls an diese Linie indirekt oder direkt knüpfen die Bolschewiki an. Und ich gehe jetzt über zu verschiedenen Schriften von Lenin, die ich sehr kurz kursorisch mir ansehe. Und Lenin natürlich deshalb, weil Lenin praktisch der herausgehobenste Aktivist gewissermaßen der Bolschewiki gewesen ist. Und man könnte das natürlich im umfangreichen Sinne auch an anderen Schriften nochmal sich angucken und also welche Probleme da drin liegen und so weiter. Und ich will auch nicht damit sagen, dass man alles auf Lenin allein reduzieren könnte. Und ich will auch nicht sagen, dass nicht auch interessante Publikationen, theoretische Produktionen im Umfeld der oder in der Sowjetunion und im Umfeld der Bolschewiki getätigt worden sind. Gut, bei Lenins Schriften ist zunächst mal natürlich zu beachten, dass obgleich er von vielen als Theoretiker angesehen wird, er im engeren Sinne eigentlich gar keiner gewesen ist. Und zwar ganz einfach deshalb, weil der absolute Großteil seiner Schriften eher eine Einschätzung der aktuellen politischen Lage und der Bewertung im Hinblick auf die seiner Ansicht nach notwendige politische Strategie der Bolschewiki beziehungsweise der in dem Fall russischen Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung gewesen sind. Das ist dabei auf jeden Fall zu bedenken. Deshalb sind einige Ansprüche, die aus einer Perspektive von Theoriekritik angemeldet werden, bezogen auf Lenin, meines Erachtens etwas überzogen, weil es handelt sich nicht um Theorieproduktion aus der Akademie, sondern im politischen Gewühl wird eine eher versucht, theoretisch fundierte Schrift nach der anderen zu produzieren, um sie dann in der politischen Auseinandersetzung zu platzieren, um die eigenen politischen Strategien zu begründen. Trotzdem, wie gesagt, also es geht da um theoretische Annahmen, die zum Teil auch recht problematisch sind. Insgesamt, das will ich an dieser Stelle schon mal sagen, ist die in Lenins Schriften die Kritik an Herrschaft, Herrschaft insgesamt, wie ich das am Anfang habe versucht zu beleuchten, fokussiert auf die kapitalistische Produktionsweise und zum Teil auf die feudale Aristokratie. Das heißt also, andere Punkte kommen bei Lenin eigentlich nicht wirklich vor. Ich komme jetzt nochmal kurz zu praktisch vor allen Dingen zwei Schriften. Das ist einmal Staat und Revolution und Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus. Und dann allgemeiner zur Kapitalismuskritik in dieser der Bolschewiki und einer Kritik meinerseits an deren Kritik. Wie bei den meisten Schriften Lenins geht es bei Staat und Revolution ganz klar um eine Strategie für die zu tätigende Revolution, also für das, was die Bolschewiki als Organisation und was die Arbeiterinnen, russische Arbeiterinnenbewegung als Bündnisstruktur, als aktive Struktur zu tätigen hätte, um eben die zaristische, später eben auch die vorübergehend bürgerliche politische Herrschaft zu beseitigen. In Staat und Revolution begreift Lenin Staat als Werkzeug der herrschenden Klasse, das heißt als blankes Organ dieser Klasse. Also das heißt, es geht nicht so sehr um Formstaat, also wozu gibt es überhaupt Staat, wozu bedarf es eines Staates in der kapitalistischen Produktionsweise, sondern es wird vor allen Dingen die Repression in den Vordergrund gestellt, der Beschreibung und Analyse von Staatstätigkeit, die Repression und ihre entsprechenden Apparate. Es wird nicht so sehr in den Vordergrund gestellt und dazu gab es zum damaligen Zeitpunkt durchaus schon Ansätze von Apparaten der gezielten Entwicklung von Infrastruktur für die kapitalistische Expansion. Eine Voraussetzung. Es gab ja durchaus auch im zaristischen Staatsapparat den einen oder anderen Minister, der sehr wohl eine kapitalistische Entwicklung Russlands vorantreiben wollte. So ist es nicht gewesen, dass es das nicht gegeben hätte. Insofern gab es da durchaus Ansätze dessen, was eben einen bürgerlich-kapitalistischen Staat ausmacht. Lenin betont nun in Staat und Revolution, dass der bürgerliche Staat eine gewisse Zeit lang fortschrittliche Züge trug, nämlich gegen den Feudalismus. Und das scheint er allerdings nur eher allgemein gemeint haben zu können, weil das wohl eher auf Westeuropa als eben durchgehend auf das zaristische Russland zugetroffen hätte. Jedenfalls sieht Lenin allerdings in dem ihn interessierenden Zeitabschnitt nur noch das reaktionäre Gesicht des Staates, des bürgerlichen Staates, weil eben die Repression zunimmt und sich der Staat nur noch als Organ zur Absicherung der bürgerlichen Herrschaft darstellt. Und alle weiteren Punkte seien egal. Ich hatte es eben schon anklingen lassen, diese Vorstellungen von Lenin kann man als funktionalistische Anschauungen ansehen. Also er nimmt an, es bedarf einer bestimmten Funktion, in diesem Fall von Repression innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs und schwuppdiwupp gibt es die im bürgerlichen Staat. Lenin fragt, wie gesagt, nicht so sehr, wo hier genau diese Form herkommt, warum es überhaupt die Trennung zwischen Ökonomie und Staat gibt, welcher Rationalität sie folgt. Das ist nicht seine Frage, sondern er möchte im Wesentlichen diesen Staat zerschlagen und deshalb beschreibt er ihn auf dieser Ebene. Wenn es dabei bliebe bei der funktionalistischen Anschauung, könnte man ja sagen, okay, die Zielrichtung der Bolschewiki ist eben, den Staat zu zerschlagen, dann müssen sie auch nicht wissen, wo er genau herkommt. Das Problem ist nur, dass er zugleich ein eher instrumentalistisches Verständnis hat. Das heißt, verschiedene Klassen und Bündnisse können sich relativ locker des Staates bedienen und ihre Politik in die eine oder andere Richtung forcieren. Und da wäre dann ja schon die Frage, was ist eigentlich der Formstaat alles eingeschrieben? Ist es nicht eher so, dass die spezifische Organisation dieser Aufteilung in Ökonomie und Staat schon deshalb vollzogen wird, weil bestimmte Aufgaben eben nicht von kapitalistischen Konzernen, Unternehmen getätigt werden können, weil es ein Gemeininteresse, zumindest zunächst mal der Kapitalistenklasse, nicht innerhalb der Ökonomie, sondern zunächst mal nur außerhalb sich entwickeln kann und überhaupt durchgesetzt werden kann, hegemonialisiert werden kann. und dass bestimmte Infrastrukturmaßnahmen und dergleichen eben durchaus außerhalb der Logik von Profitproduktion stehen und dass man deshalb, wie gesagt, eine andere Sphäre benötigt und dass deshalb möglicherweise bestimmte Programmatiken und Projekte, Staatsprojekte realisierbar sind, dass das aber noch nicht heißt, dass sich mal eben Klassen und Bündnisse vollständig des Staates bedienen können. Gut, Lenin geht wie gesagt davon aus, dass das Proletariat müsse den Staat zerschlagen, könne bestenfalls einige Apparate übernehmen, müsse aber größeren Teil eigentlich neue Institutionen schaffen. Zugleich ist er eigentlich der Ansicht, dass so etwas wie Staat absterben muss. Das heißt, also einerseits wird ein proletarischer Staat geschaffen in einer Übergangssituation, in der Übergangsgesellschaft, weil die These ja ist, die Klassen sind noch nicht verschwunden, deshalb gibt es Klassenherrschaft noch, um die eine Klasse davon abzuhalten, wieder an die Macht zu kommen und die Herrschaft wieder zu installieren, müsse eben eine bestimmte Form der Diktatur des Proletariats gegen die Bourgeoisie durchgesetzt werden. Erst im Kommunismus, so die These, würde der Staat dann und wie auch immer absterben. Aber zuvor sei es notwendig, den Staat in gewisser Weise zu demokratisieren auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, dass eine uneingeschränkte Wähl- und Abwählbarkeit eingeführt werden sollte. Andererseits hält Lenin allerdings die Trennung von Legislative und Exekutive für nicht sinnvoll und möchte sie aufheben und so etwas wie die Räte als arbeitende Struktur einführen. Das zunächst mal zu Lenins Staatstheorie in Staat und Revolution. Ich meine, wie gesagt, das analytisch, um festzuhalten, was ist Staat eigentlich in kapitalistischer Gesellschaft, wozu ist er da, seine Ansätze eher unzureichend sind. Aber zumindest war ihm klar, dass man neue Strukturen finden muss. Es bleibt aber die Frage, warum eine Übergangssituation als Staat mal so eben dann doch sein kann. Das bleibt letzten Endes unlogisch und offen. In Lenins Schrift Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus geht es vor allen Dingen um den Übergang, den er analysiert, von der freien zur monopolistischen Konkurrenz. Seiner These nach wird mit der monopolistischen Konkurrenz, das heißt der Konkurrenz zwischen den Monopolkonzernen oder den Quasi-Monopolen, so etwas wie das Wertgesetz, also eigentlich die Konkurrenz im weitesten Sinne, aufgehoben. Dadurch kommt es durchaus auch zu einer parasitären Struktur des Kapitalismus. Andererseits bedarf es, weil eben der Raum, in dem sich die kapitalistische Produktionsweise bewegt, enger wird, bedarf es neuer Expansion in andere Gebiete. Die analysiert er, verortet er vor allen Dingen in den Kolonien. Er versucht das anhand von Steigerungsraten von Kapitalexport nachzuweisen. Seine Zahlen sind ehrlich gesagt etwas dürftig. Theoretisch ist es aber ohnehin die Frage, ob allein sein Hintergrund, sein theoretischer, ausreicht, um den Expansionsdrang entsprechend theoretisch begründen zu können. Feststellbar war aber auf jeden Fall zunächst mal ein kolonialistischer Drang der wichtigsten kapitalistischen Mächte auf der Erde und durchaus auch im weiteren Verlauf ein Kapitalexport, wobei ich denke eher, dass der heute größeren Umfang angenommen hat als zur damaligen Zeit. Lenin nimmt nun auch an, dass die Monopole, die Monopolkonzerne, die Herrschaft eigentlich übernehmen. Es gibt eine quasi personale Herrschaft der Monopolbourgeoisie. Das heißt, die übernehmen eigentlich auch den Staat in einer bestimmten Form. Sie instrumentalisieren ihn, sie können ihn instrumentalisieren. Andererseits benötigen sie auch den Staat. Schöne Begleitmusik im Hintergrund. Also im Inneren und Äußeren, um ihre Entwicklung abzusichern. Das heißt, einerseits benötigen sie staatlicherseits Polizei, Militär, aber auch Militär zur Absicherung des Kapitalexports, des Handels, der Durchdringung von Kolonien und untergeordneten Territorien, aber eben auch durchaus Handelsverträge, um sich Vorrechte, Schürfrechte und so weiter zu sichern. Dafür benötigen die Monopole den Staat. Der Staat unterstützt sie, Lenins Meinung nach, aber genau in diesen Punkten. Und dazu kommt auch noch der Punkt, dass für die ökonomische Seite so etwas wie Subventionen und Finanzierung von Forschung, von Bildung und dergleichen notwendig seien. Die Frage bei Lenins Schrift ist eigentlich, gibt es diese unterschiedlichen Stufen kapitalistischer Konkurrenz eigentlich überhaupt? Also die Interpretation ist ungefähr, Marx hätte im Kapital den Kapitalismus der freien Konkurrenz beschrieben, der noch nicht so entwickelten kapitalistischen Produktionsweise, und erst Lenin sei praktisch auf einer höheren Stufe der kapitalistischen Produktionsweise da zuvor gedrungen, diese beschreiben und kritisieren zu können. Ich glaube, dass das eine Fehlinterpretation ist, weil erstens der marxische Anspruch selber die Darstellung und Kritik der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem ideellen Durchschnitt ist. Das heißt, Tendenzen von Zentralisation und Konzentration von Kapital und Produktion sind schon in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie angelegt. Und bestimmte Tendenzen, die Lenin versucht zu beschreiben, sind meines Erachtens ein wenig überzogen. Das heißt nicht, dass es nicht Tendenzen immer wieder gegeben hätte, dass Monopolisierung existiert und dass auch versucht wurde, eine bestimmte Monopolstellung oder Quasi-Monopolstellung zu nutzen, um bestimmte Konkurrenzsituationen ein wenig einzuschränken, um andere Preise realisieren zu können und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass einzelne Konzerne oder eine Gruppe einzelner Konzerne mal so eben tatsächlich vollständig die Politik eines kapitalistischen, bürgerlich-kapitalistischen Staates bestimmen könnte, sondern bestenfalls können sie versuchen, ihre Machtposition stark einzubringen, Drohpotenzial aufzubauen oder bestimmte Projekte auch zu finanzieren. Aber trotzdem gibt es verschiedene innergesellschaftliche Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen selbst, aber auch zwischen den nicht monopolistischen und den also kleineren Kapitalgruppen und den anderen und zwischen bäuerlicher Bevölkerung und anderer, die sich zum Teil durchaus stark artikulieren können, vor allen Dingen in Staaten mit bürgerlich-demokratischer parlamentarischer Struktur. Schließlich will das politische Personal auch wiedergewählt werden. Gut, das zu Lenins Imperialismusansatz. Ich versuche jetzt nochmal die Kapitalismuskritik, wie sie bei den Bolschewiki teilweise formuliert worden ist, ein wenig auf einige Punkte zu bringen und Kritik daran zu üben. Der Großteil der Kapitalismuskritik zog sich aus einer sogenannten substanzialistischen Werttheorie. Es ging also davon aus, dass es so etwas wie Wert in jedem einzelnen Produkt drinstecken würde. Also wenn ich jetzt das Glas hier habe, steckt dort gesellschaftlicher Wert drin, den man messen könne und der dann bepreist werden kann, das Problem im Kapitalismus sei die anarchische Form der Verbindung von Wert und Preis und andererseits das Privateigentum an Produktionsmitteln, das heißt die teilvergesellschaftete Produktion, aber andererseits die privatisierte Aneignung der Ergebnisse der Produktion. Deshalb, das ist die Folgerung der sowjetischen Richtung, deshalb wurde daraus gefolgert, eine eher planvollere gesellschaftliche Struktur zu entwickeln, das heißt Verstaatlichung der Produktionsmittel und eine Zusammenführung von Wert und Preis. Erstmal auf der theoretischen, dann später auf der praktischen Seite. Und das wurde dann als sozialistische politische Ökonomie verstanden. Das heißt also, es ging gewissermaßen um die Quadratur des Kreises, nämlich eine geplante Warenproduktion. Das heißt, in diesem Fall wird die kapitalistische Produktionsweise in wichtigen Kernen überhaupt nicht in Frage gestellt. Man könnte eher von einem eingeschränkten Kapitalismus sprechen, denn verschiedene Funktionen von Wert als dem Regelungs-, dem Steuerungszentrum der gesellschaftlichen Arbeitsteilung sind ausgeschaltet. Das läuft also im Prinzip ungefähr so, dass über den Mechanismus des Wertes werden verschiedene Ergebnisse, werden verschiedene Arbeiten miteinander in Beziehung gesetzt, um die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. Und im Kapitalismus ist dann die Möglichkeit, an dem entsprechenden Konsum, an der Bedürfnisbefriedigung teilzunehmen, über das Geld als selbstständige Existenz des Wertes. In der Theorie, und dazu komme ich gleich noch, in der Praxis der entstehenden Sowjetunion, wurde jetzt aber einerseits gesagt, wir müssen Planung vorsehen für gesellschaftliche Größenordnung, um die Bedürfnisse befriedigen zu können. Eine zentral gesteuerte Planung, um der Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise entgehen zu können. Das widerspricht sich aber einerseits mit dem Einsatz von Geld, weil Geld, wie gesagt, dann der Zugriff darauf ist, ob ich an gesellschaftlichen Reichtum in Form von gesellschaftlich produzierten Produkten daran teilnehmen kann oder nicht. Und andererseits wird dadurch versucht, eine tatsächlich feststehende Größe, eine rechenbare, versteckte Substanz des Wertes zu betonen. Und diese Substanz des Wertes gibt es außerhalb des Geldes nicht. Und wenn praktisch der versucht wird, einerseits die Geldfunktionen zu reduzieren, nicht unbedingt, wenn man das so toll findet, sondern weil sonst die Möglichkeit der gesellschaftlichen Steuerung, der gesellschaftlichen Planung überhaupt nicht funktionieren kann. Also wenn die Geldfunktionen einerseits eingeschränkt werden und andererseits aber nach wie vor an so etwas wie Wert und Ware festgehalten wird, dann tritt eigentlich das ein, was man vielleicht, wie gesagt, als beschränkten Kapitalismus benennen könnte. Also die Produktion von Mehrwert, von Profit und die bestimmte Form von Konkurrenz ist in gewisser Weise eingeschränkt, weil die zur Verfügung stehenden Mittel, die gesellschaftlichen Ressourcen und Umverteilung in relativ kurzen Zeiträumen über Banksystem, über Geld und so weiter so nicht funktioniert, sondern die Prioritäten gesellschaftlicher Produktion werden, wie gesagt, eigentlich nicht über den Wert, sondern über die Planung festgelegt. Und das heißt, man könnte es in ein Bild übersetzen, es wird versucht, Propaganda der Sowjetunion, man hat versucht, den Kapitalismus zu überholen und ich meine, man hat sich zugleich eine Metallkugel ans Bein gekettet. Also man hätte das überholen können, möglicherweise, das kann man heutzutage an der nicht mehr Volksrepublik China sehen, wenn man tatsächlich zum Kapitalismus übergeht. Was aber die Theoriebildung in der Sowjetunion gewesen ist, den Kapitalismus in seinen Auswirkungen, nämlich in der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu kritisieren und andere Möglichkeiten zu versuchen zu finden. Aber das Prinzip der Produktion von Profit als steuernden Moment, als Ziel kapitalistischer Produktionsweise nicht auszuschalten letzten Endes, das führt meines Erachtens nicht dazu, dass man die kapitalistische Produktionsweise überwinden und eine andere Gesellschaft schaffen kann, in der dann bestimmte Formen von sozialer Gerechtigkeit und so weiter realisiert werden kann. Ich gehe jetzt zu der Frage der politischen Praxis über, die politische Praxis der Bolschewiki. Und da muss ich an dieser Stelle zunächst mal durchaus etwas Positives anführen, nämlich dass das Umfeld um Lenin zu den wenigen gehörte in der linken, politischen Linken, in der Arbeiterinnenbewegung, in der Organisierten, die gegen den Ersten Weltkrieg argumentiert und agitiert hatten, die eben nicht, wie die Sozialistische Internationale der damaligen Zeit das gemacht hat, sich jeweils zu Nationalstaat, zur nationalen Bourgeoisie und bekannt hat und die Arbeiterinnen und Arbeiter der jeweiligen Länder aufgefordert hat, den jeweiligen angeblich eigenen Nationalstaat zu unterstützen, sondern Lenin forderte eine in diesem Fall konsequent internationalistische Position, die er mit einem sogenannten revolutionären Defätismus, also dem praktisch der Untergrabung von Moral, bezogen auf die Motivation, den Krieg weiterzuführen, durchsetzen wollte. Das heißt also, seine Position war, die Arbeiterinnen und Arbeiter hätten eigentlich bei diesem Weltkrieg nichts verloren. Also sie würden da eher verlieren, sie hätten nichts zu gewinnen und sie sollten sich auch nicht daran beteiligen, sondern die Herrschaft der Bourgeoisie überwinden. Trotzdem blieb die Stellung der Bolschewiki zu Nation ambivalent. Vor allen Dingen im Weiteren, dann im Übergang zum Stalinismus, wurde sehr stark auch auf das Selbstbestimmungsrecht von Nationen sich bezogen. Und da muss man schon sagen, dass es eher eine fragwürdige Positionierung ist. Ich komme jetzt zu Elementen von Revolutionskonzept und Revolutionspraxis der Bolschewiki. Sie begriffen den Parlamentarismus zunächst mal, also im Vorfeld revolutionärer Auseinandersetzungen, als Agitationsbühne, als Möglichkeit, in der Öffentlichkeit aufzutreten, dem Großteil der Bevölkerung die Argumente der Bolschewiki nahezubringen und gegen die Herrschaft des Zarismus und später auch der Bourgeoisie sich einsetzen zu können. In der Entwicklung zu revolutionären Umwälzungen ging es dann darum, Arbeiter, Bauern und Soldatenräte zunächst mal zu schaffen. Die sollten die Organisation übernehmen, allerdings vornehmlich die Organisation des militärischen Aufstandes gegen das Regime. Zu dem Zeitpunkt, das muss man im Hinblick auf die Praxis betonen, gab es sehr wohl noch ein Bündnis unterschiedlicher Parteien und vor allen Dingen auch unterschiedlicher Klassenkonstellationen, Arbeiterinnen und Arbeiter, bäuerliche Bevölkerung. Bekanntermaßen kulminierten die revolutionären Auseinandersetzungen mit dem Aufstand, dem Sturm auf das Winterpalais, wobei ich das jetzt nicht schöner reden will, als es ist. Es ist eine Mystifizierung, die damit verbunden ist. Und klar kann man sich, wie auch bei dem Sturm der Bastille in der Französischen Revolution, bestimmte Daten hinter den Kopf oder hinter die Ohren schreiben. Aber man sollte doch nicht verwechseln, dass Revolution eben nicht der militärische Aufstand ist, sondern ein langwieriger gesellschaftlicher Transformationsprozess. Jedenfalls, dieser Transformationsprozess folgte in dann nicht mehr zaristischen Russland erst langsam. Allerdings hatte ich ja auch schon einen Teil der Bedingungen dazu benannt, nämlich das Militär Russlands befand sich noch im Krieg gegen Deutschland, gegen das Deutsche Reich. Später wurde eben der sogenannte Bürgerkrieg geführt. Und insofern waren das natürlich schwierige Voraussetzungen, um eine gesellschaftliche Transformation im umfassenden Maßstab realisieren zu können. Festzuhalten bleibt auf jeden Fall, dass in diesen ersten Momenten die Praxis und aber auch die Konzeption der Bolschewiki sehr stark auf die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise des bürgerlichen Staates, vorher des zaristischen Staates, fokussiert war. Es ging also nicht so sehr darum, unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse, patriarchale Strukturen abzuschaffen, trotzdem sie auch thematisiert worden sind und später auch Versuche unternommen worden sind, eine veränderte Geschlechterarrangements zu realisieren. Das heißt, einerseits blieb, wie gesagt, die Herrschaftskritik deutlich dahinter zurück. Aber es bleibt trotzdem zu betonen, dass als es zu antisemitischen Äußerungen kam, das ist eine witzige Anekdote, hat Lenin eine Schallplatte aufnehmen lassen mit einer kurzen Rede gegen den Antisemitismus. Ob die Begründung, die er da vornimmt, warum man gegen Antisemitismus sein sollte, jetzt nun gut oder schlecht ist, ist jetzt nicht Thema des Abends. Aber jedenfalls hat er sich dort vehement gegen Antisemitismus gerichtet. Diese Platte wurde dann an verschiedenen Orten abgespielt, praktisch als virtueller Lenin, der dann auf Marktplätzen oder sowas präsent ist und den Leuten erzählt, dass sie lieber den Antisemitismus sein lassen sollten. Mit anderen Worten, das Ganze bleibt widersprüchlich, aber die Fokussierung ist eben auf die kapitalistische Produktionsweise zu sehen nach wie vor. Später in der politischen Praxis, oder was heißt später, schon relativ schnell entwickelte sich das, was eigentlich mit dem Parteikonzept der Bolschewiki verbunden ist, ein Kaderparteikonzept, ein Konzept der Organisation der Berufsrevolutionäre, die sich als Avantgarde des revolutionären Proletariats sehen. Das heißt also, es wird die Alternative oder die Scheinalternative der Herrschaft der Partei statt Rätedemokratie gesetzt. Und das heißt also, auch die Propagierung der Räte, der Arbeiter-, Bauern-, Soldatenräte stand nicht als Zielsetzung der Bolschewiki an, sondern muss mindestens zu dem Zeitpunkt als taktisches Moment begriffen werden, um auch größeren Einfluss erringen zu können. Und diese Räte sollten, wie gesagt, nicht als Arbeiter-Selbstverwaltung verstanden werden, sondern als Organe unter Anleitung der Bolschewiki. Anfangs funktionierte das nicht ganz so einfach, weil die Bolschewiki eine eher kleine Organisation gewesen sind, anders als ja der Begriff Bolschewiki Mehrheit aussagt, war das die Minderheit der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich da um Lenin und andere gruppierte. Und sie hatte auch nicht die Mehrheit unter den politisierten Arbeiterinnen und Arbeitern. Erst im Laufe des Revolutionsjahres 1917 und danach konnten die Bolschewiki zumindest eine relative Mehrheitsposition entwickeln. Nicht nur, dass sie diese Position entwickelten, sondern sie monopolisierten letzten Endes die politische Macht in ihren Händen, und zwar gegen die Menschewiki, gegen die Minderheitsfraktion der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die organisatorisch bekanntermaßen nicht mehr in einer Partei, sondern nur noch mit Parteien ähnlichen Namens sich befanden. Zugleich richteten sich die Bolschewiki auch gegen die unterschiedlichen Fraktionen der Sozialrevolutionäre, die zumindest anfangs erstens in einer Bündnisregierung sich mitbefanden und durchaus auch für die Abschaffung der bürgerlichen Herrschaft im nicht mehr zaristischen Russland sich einsetzten. Zu dem Zeitpunkt, nämlich bereits Ende 1917, setzte mit der Bildung der Chaker, des Komitees gegen konterrevolutionäre Aktivitäten, der Terror gegen Personen und Bewegungen ein, die den Bolschewiki entgegenstanden. 1921 kommt es dann zur Niederschlagung der Bewegung von Kronstadt. In Kronstadt, das war ein Marinestützpunkt, in dem sich wichtige Einheiten, die praktisch sich in dem Aufstand, im Oktoberaufstand auf die Seite der Bolschewiki geschlagen hatten, dort verortet waren. Dort gab es verschiedene Strömungen politische, die dort präsent waren in dem Soldaten- und Arbeiterrat. Und die traten 1921 mit den Forderungen der Beendigung des sogenannten Kriegskommunismus, zu dem ich gleich komme, auf, das heißt die Requirierung von Lebensmitteln und der damit verbundenen Verarmung der bäuerlichen Bevölkerung. Und andererseits ging es darum, demokratische Mitbestimmung, das heißt durchzuführen, das heißt Rätedemokratie tatsächlich zu praktizieren. Diese Bewegung, wie gesagt, wird von den Bolschewiki niedergeschlagen, weil sie die als konterrevolutionär bezeichnen und mit zum Teil sehr gekünstelten Argumenten und angeblichen oder realen Verbindungen zu kapitalistischen Mächten wie Frankreich, USA und so weiter wie gesagt, konterrevolutionär etikettieren und deshalb ein großes Gemetzel anrichten. Zugleich auch ab 1921 kommt es dann in der bolschewistischen Partei zum Fraktionsverbot. Und der Hintergrund sind dann einerseits die Existenz der sogenannten Arbeiteropposition und aber auch die Frage, wie soll Gewerkschaft in der entstehenden Sowjetunion agieren können? Welche Bedeutung sollen Gewerkschaften haben? Die Arbeiteropposition, das nur noch mal am Rande, waren die Protagonistinnen und Protagonisten der klar ernst genommenen Rätedemokratie innerhalb der bolschewistischen Partei. Und die wurde eben schrittweise versucht, mundtot zu machen. Damit einherging dann zugleich ein Übergang zu einer Zentralisierung und Bürokratisierung, sowie dann, was beispielsweise Rosa Luxemburg ja auch an der russischen Revolution schon sehr, sehr frühzeitig kritisierte, weil später hat sie das nicht mehr mitbekommen, da war sie ja schon ermordet. Sie hat kritisiert, dass praktisch eine Entdemokratisierung stattfindet und möglicherweise die Herrschaft die Macht des Proletariats zunächst mal schrittweise auf die Macht der Partei übergeht, das habe ich ja eben versucht zu skizzieren, und die Macht der Partei dann kulminiert in der Herrschaft des Generalsekretärs. Und selbst Lenin hatte ja nun noch kurz vor der Wahl Stalins zum Generalsekretär davor gewarnt, diesen Herrn zu wählen, ganz einfach deshalb, weil es so aussah, und das hatte sich ja bekanntermaßen später bestätigt, dass seine rohe Umgangsform nicht nur persönlich sich durchaus politisch niederschlagen könnte. Das ist vorsichtig formuliert. Ich komme jetzt zu dem ökonomischen System, was versucht wurde zu realisieren. Einige Punkte hatte ich ja bei der Thematisierung von Kapitalismuskritik und sozialistischer politischer Ökonomie auf dieser Ebene schon benannt. Die Bolschewiki versuchten anfangs, es war nach wie vor Krieg oder später Bürgerkrieg sogenannter, einen Kriegskommunismus zu realisieren. Das heißt also, es ging um militarisierte Formen von Produktion und Distribution, um eben die Rote Armee, also später vor allen Dingen die Rote Armee, überhaupt mit Lebensmitteln versorgen zu können und eben auch die Hunger und so weiter in den Städten bekämpfen zu können. Es ist zum Teil eine eher offene Frage, ob der Kriegskommunismus auch die Vorstellung war, wie sich wichtige Bolschewiki die kommunistische Produktionsweise vorstellten, wie sie dachten, wie das zu organisieren sei, dass praktisch eine relativ egalitäre Struktur zu entwickeln sei, egalitär in der Produktion, vor allen Dingen aber in der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Ob diese relativ autoritäre, militarisierte Form durchgesetzt werden sollte als solche oder nicht, ist in der Diskussion. Einige meinen, das war nicht die Zielsetzung, andere meinten sehr wohl, dass beispielsweise Lenin recht stark liebäugelte, den Kriegskommunismus als Kommunismus zu etikettieren später. Der Kriegskommunismus funktionierte dauerhaft bekanntermaßen nicht so richtig. Also die bäuerliche Bevölkerung verarmte zusehends. Der Aufstand der Matrosen in Kronstadt hatte gezeigt, es gibt gesellschaftliche Auseinandersetzungen, es gibt keine Zustimmung mehr, einfach diese Form von Requirierung von Lebensmitteln, die Auspressung der bäuerlichen Bevölkerung weiter fortzusetzen. Deshalb sollten neue Anreize geschaffen werden. Die neue sogenannte neue ökonomische Politik war geboren. Das heißt, es wurde wieder mehr auf Warenproduktion gesetzt. Und es gab dann zeitweise durchaus eine Schicht von begünstigten Warenproduzentinnen, die einen relativen Reichtum durchaus auch zur Schau stellten. Lenin bezeichnete die Form dessen, was in der entstehenden Sowjetunion realisiert werden sollte oder was realisiert wurde, als Staatskapitalismus zunächst mal. Und Staatskapitalismus in der Hinsicht, dass um zentralisierte, auf staatliche Kontrolle und Organisation basierende kapitalistische Ökonomie ging. Und das heißt nicht in erster Linie um die Abschaffung der wesentlichen Formen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, der kapitalistischen Produktionsweise. Auch am Rande, hier wieder am Rande eine Anekdote, die euch vielleicht auch schon bekannt ist. Lenin hatte sich die Deutsche Post damals angeguckt und fand die Art und Weise der Organisation so bestechend, dass er meinte, der Kommunismus in der Sowjetunion, vor allen Dingen der Staatskapitalismus als ökonomische Form zum Übergang, solle so wie die Deutsche Post funktionieren. Da fragt sich dann doch, was das mit Kommunismus, was das mit befreiter Gesellschaft, mit Rätedemokratie und so weiter zu tun hat. Denn mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass sich die Deutsche Post durch Räte auszeichnete oder durch die Abwesenheit von zentralisierter Kontrolle und so weiter. In den 1920er Jahren versuchten die Bolschewiki dann das ökonomische Potenzial der entstehenden Sowjetunion weiter wachsen zu lassen. Und da gab es dann eine breite Debatte darüber, was die ersten Aufgaben wären, welche Bereiche der Ökonomie als erstes ausgebaut werden sollten. Und es fiel dann die Entscheidung darauf, eine verstärkte Industrialisierung zu entwickeln, zu forcieren, und zwar auf Kosten der Landwirtschaft. Zugleich allerdings wurde die Landwirtschaft schrittweise kollektiviert, und zwar in verschiedenen Formen. Einerseits in Form eines Zusammenschlusses in so Art Genossenschaften und später dann in staatliche Zusammenhänge, Zusammenschlüsse von bäuerlicher Bevölkerung zur Produktion landwirtschaftlicher Güter. In den späteren 20er Jahren, also ab 1925, nachdem Lenin bereits tot war, wurde dann die Parole ausgegeben, der Sozialismus in einem Land solle aufgebaut werden, während ja bekanntermaßen Leo Trotzki sehr stark dafür plädierte, Sozialismus könne nicht in einem Land, sondern nur durch die Weltrevolution realisiert werden, war Stalin und waren die späteren Stalinisten durchaus der Meinung, man könne innerhalb der Sowjetunion alleine Sozialismus aufbauen. Der Hintergrund, wie gesagt, an dieser Stelle, versuche ich nochmal in Erinnerung zu rufen, war auch, dass die Revolutionen in unterschiedlichen, vor allen Dingen europäischen Ländern, gescheitert waren. Das heißt also, spätestens ab 1925 haben die Bolschewiki die Hoffnung auf eine siegreiche Revolution oder siegreiche Revolutionen in Europa oder anderswo aufgegeben und sind dann dazu übergegangen, das Erreichte bei dem eher schwachen Stand zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Letzten Endes kann gesagt werden, dass das ökonomische System sich durch einen Zusammenschnitt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, von zentraler Planung, also einer bestimmten Form von Bürokratie, es gab einen ausgewalzten Planungsapparat, und diese zentrale Planung übte praktisch die Diktatur über die Bedürfnisse aus, und dieser Zusammenschnitt eben der zentralen Planung über die Bedürfnisse mit einer bestimmten Form von Geldwirtschaft, aber einer Geldwirtschaft, die, wie gesagt, bei dem das Geld wesentlicher Funktionen des Geldes selber beraubt worden ist. Gut, ab 1928 wird dann tatsächlich eine zentralisierte Form von Planung mit den 5-Jahresplänen eingeführt. Und nach wie vor verstanden die Bolschewiki das, was sie dort taten, auf einer ökonomischen, in ökonomischer Hinsicht, als sozialistische, in Anführungszeichen, Warenproduktion, die durchaus kapitalistischer Rentabilität und einem Entlohnungssystem folgten. Und an der Stelle muss dann natürlich auch gesagt werden, dass damit einher natürlich ging, dass eine bestimmte Form von Mehrwert produziert und angeeignet worden ist, allerdings bei Abwesenheit der Privatproduzentinnen und Privatproduzenten, wie sie für die kapitalistische Produktionsweise üblicherweise typisch ist, sondern die Mehrwertaneignung passierte durch den Staat, durch die staatlichen Institutionen. Diese Form, wie ich schon angedeutet habe, funktionierte letzten Endes auf längere Dauer schlechter als die kapitalistische Produktionsweise üblich. Und das hatte die Sowjetunion auch durchaus schmerzlich zu erfahren, weil nämlich die spätere Integration in den Weltmarkt, um eben aus der Isolation, der auch ökonomischen Isolation auszubrechen, recht starken Anpassungsdruck ausübte. Und das heißt also, dass das Programm Sozialismus in einem Land zu realisieren, allein schon deshalb, weil eben Austauschbeziehungen realisiert worden sind, nicht hätte funktionieren können. Sonst hätte ein bestimmtes Moment von Autarkie entwickelt werden müssen. Und zwar verfügte die damalige Sowjetunion über zahlreichste, also umfangreiche Rohstoffe unterschiedlicher Art und Weise. Aber einerseits die Industriebasis war relativ schwach und spätestens am Ende des Zweiten Weltkriegs war ein Großteil der Industrie auch wiederum zerstört. Und bestimmtes Wissen Produktionstechniken und Organisationen waren nicht auf die Schnelle verfügbar. Man brauchte also auch den Ausbau des wissenschaftlichen und Forschungsapparates. Deshalb war es anfangs durchaus notwendig, bestimmte Produktionstechniken in anderen kapitalistischen Ländern einzukaufen. Es wäre an dieser Stelle allerdings durchaus die Frage gewesen, ob nicht auch eine bestimmte andere Art und Weise der Produktion, das heißt also die schon in den im Arbeitsprozess selber eher versucht, Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, also nach interessanter Beschäftigung, anstatt auf klare Produktionszahlen und auf Quantitäten, weniger auf Qualitäten und auf möglicherweise teilweise internationale Konkurrenz ausgerichtet. Das heißt also, nichts anderes, hier wurde die Fortsetzung von Waren- bzw. Wertproduktion getätigt. Es gab eben keine neue Entwicklung von von der Befriedigung von Bedürfnissen und auch keine wirkliche Durchsetzung von gesellschaftlicher Planung der Produktion und Verteilung. Das heißt, an dieser Stelle will ich nochmal dazu kommen, was meines Erachtens hätte eine entsprechende Kritik an der wahren Form, Wertform und eine andere Perspektive hätte sein können. Nämlich, wenn hätte das darauf abzielen müssen, dass, wie gesagt, also dieser Regelungsmechanismus, wie unterschiedliche Verausgabung von Arbeit und ihre Ergebnisse gesellschaftlich in Beziehung gesetzt werden, wie der gesellschaftliche, die gesellschaftliche Arbeitsteilung reguliert wird, in eine neue Form überführt werden müssen. Das heißt also, in der wahren Form selbst steckt auch zugleich jeweils die Anerkennung der Produzentinnen und Produzenten, der Konsumentinnen und Konsumenten als Eigentümerinnen und Eigentümer der Waren. Das heißt also, die Warenform bedingt zugleich, dass die Bedürfnisse immer dann befriedigt werden, wenn ich mir eine Ware aneigne. Das heißt nichts anderes, wenn ich irgendwas trinken will, dann muss ich mir das kaufen. Wenn ich ein Glas nutzen will, muss ich mir es kaufen oder mieten oder auf diese Art und Weise. Eine Kritik der Warenform wäre dann eher gewesen, diese spezifische Form von Bedürfnisbefriedigung aufzuheben. Das heißt also, es geht darum, etwas zu nutzen. Und dazu muss ich das nicht unbedingt erwerben. Wenn ich ein Glas nutzen will, muss ich das nicht unbedingt erwerben. Wenn ich bestimmtes Wissen mir aneignen will, muss ich das nicht unbedingt erwerben, sondern kann das nutzen. Oder wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will, gut, dann muss ich natürlich einen Nagel haben, aber ich muss nicht unbedingt das Werkzeug dazu mir aneignen. Und das ließe sich auf verschiedene andere Bedürfnisbefriedigung bezogen auf Mobilität, auf andere Punkte noch weiterentwickeln, in denen in kapitalistischen Gesellschaften Güter produziert werden, die ich mir aneignen soll, im Hinblick auf Eigentum, die in einer nicht mehr als Waren produzierende Gesellschaft existierende Struktur in etwas anderes überführt werden kann, bei der es eher um die Nutzung und das heißt um die Bedürfnisbefriedigung durch Zurverfügungstellung, könnte vielleicht gesagt werden, gehen würde. So, aber dieses Moment ist bei den Bolschewiki und ist bei dem, das kann man durchaus ausdehnen, bei den traditionsmarxistischen Vorstellungen von befreiter Gesellschaft nicht vorgesehen. Also es geht in erster Linie bei der Kritik kapitalistischer Produktionsweise im Traditionsmarxismus um einerseits die gesellschaftliche Produktion, um die Potenziale, die aufgebaut werden, um Reichtum herzustellen. Es wird dann der Reichtum gesehen, der unendlich groß ist, aber der ungerecht verteilt wird. Deshalb ging es den meisten kommunistischen Parteien, sozialdemokratischen früher auch, um die veränderte Verteilung und Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums. Und deshalb kommen auch die Bolschewiki dazu, sich eher zu überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, ausreichend gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren, aber den anders zu verteilen. Und deshalb stehen nicht so sehr der Arbeitsprozess selber, welche Arbeitsvorgänge dort vollführt werden im Mittelpunkt, beziehungsweise die Form, wie Bedürfnisse befriedigt werden und die gesellschaftliche, kollektive Abstimmungsprozesse darüber, was wie produziert wird, in welchem Umfang und so weiter, sondern stehen dann die Punkte, wie schaffen wir diese Mengen an Quantität, wie können wir das realisieren und wie können wir letzten Endes, und so muss Leninismus meines Erachtens interpretiert werden, die nachholende Industrialisierung, weil wir befinden uns ja in der Peripherie, in der europäischen Peripherie, wie kann diese nachholende Industrialisierung realisiert werden? Und das war eigentlich die Programmatik, die Bolschewiki vielleicht ungewollt versucht haben zu realisieren. Ich komme jetzt noch auf zwei weitere Punkte, bevor ich mein Fazit euch präsentieren möchte. Ein Punkt, ein unschöner Punkt des ökonomischen Systems war das System der Arbeitslager, der Gulag, das Gulag-System, das sich anfangs vornehmlich gegen politische Feinde unterschiedlicher Couleur richtete, in denen nicht so sehr ökonomische Kriterien für die Arbeit, die dort vollführt wurde, eine Bedeutung hatten, sondern es ging im Wesentlichen darum, die Gegner wegzusperren, um sie davon abzuhalten, dass die eigene Macht in Frage zu stellen. Später, in hochstalinistischen Zeiten, entwickelte sich das Gulag-System zum Terrorinstrument. Und zwar Terrorinstrument zur politischen Herrschaftssicherung, aber auch im Hinblick auf eine ökonomische Rationalität zur Steigerung der Produktion. Das muss dazu gefügt werden durchaus, das muss auch betont werden, weil das Gulag-System Bestandteil der Industrialisierungsplanung gewesen ist. Man kann in den einschlägigen Werken zum Thema durchaus nachlesen, dass es einen Zusammenhang von Industrieaufbauprojekten und Verhaftungsquoten gab. Also wenn mal wieder irgendwo in Sibirien ein größeres Industrialisierungsprojekt entwickelt werden sollte, wurde dann gesagt, die Nachfolgeorganisation der Cheka sollte in jedem Gebiet so und so viel Prozentanteil der Bevölkerung verhaften unter unterschiedlichen Argumenten, austauschbar, beliebig, nur eben um entsprechend genügend Personal dazu zu haben. Warum ist das so passiert? Meines Erachtens deshalb, weil in einer sich sozialistischen Gleichheitsvorstellung anhaftenden Gesellschaft es nicht möglich ist, einfach zu sagen, wir wollen diese Industrialisierungsprojekte realisieren und du mach das jetzt und die anderen gucken dabei zu und kriegen mehr zu essen und so weiter, sondern wenn eine bestimmte Form von Ausbeutung realisiert werden soll unter diesen Bedingungen, dann kann das nur passieren, wenn systematisch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgeschlossen ist von den Gleichheitsvorstellungen, von den sozialen Gleichheitsvorstellungen. Und da das natürlich schwierig ist, wenn man eigentlich gegen unterschiedliche Formen von Herrschaft durchaus sich ausrichtet, muss eine neue Feindgruppe definiert werden. Und diese wurde mit immer neuen Argumenten, trotzkistisch, faschistische, was weiß ich, Aktivität, Konterrevolutionäres sowieso entwickelt und darüber konnte letzten Endes dann konnten Leute dann verhaftet und in die Gulags gebracht werden und konnten dann zu Zwangsarbeit herangezogen werden. Das ist meines Erachtens durchaus der Hintergrund. Ich komme jetzt nochmal zu einem Punkt der internationalen Politik, weil ich den nicht ganz unwichtig finde, der internationalen Politik der Bolschewiki. Und da muss natürlich nochmal gesehen werden, dass die dritte Internationale, die kommunistische Internationale, die nach dem Ausstieg der Bolschewiki aus dem Zusammenhang der sozialistischen Internationale später gegründet worden ist, sich sehr schnell eher als zum außenpolitischen Instrument der Sowjetunion entwickelt hat, dass durch die Größe und die Machtbasis der Kommunistischen Partei Russlands, später der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, diese eine klare Dominanzstellung innerhalb der Dritten Internationale inne hatte und deshalb sehr stark die Politik der Dritten Internationalen, der Kommunistischen Internationalen bestimmte und einfach diese Konzepte aus Russland auf andere Territorien versuchte zu übertragen. Allerdings zunehmend mit dem Ziel, die Sowjetunion in ihrer Stabilität abzusichern und eben nicht mehr sozialrevolutionäre Bewegungen weltweit zu unterstützen. Das geht dann bekanntermaßen so weit, dass zwar einerseits die Bewegungen in Spanien mit Waffen unterstützt worden sind, allerdings nur eine Seite, eine ganz spezifische Richtung. Andererseits bekanntermaßen hinter der Front die politisch Unzuverlässigen wahlweise in Geheimknäste gesperrt worden sind oder auch erschossen worden sind. Man kann also sagen, es wurde eigentlich weniger dann eine Unterstützung revolutionärer Bewegungen realisiert, als vielmehr schrittweise diese abgeblockt. Das hatte sicherlich auch was damit zu tun, dass sich eine neue Konstellation herstellte in Europa, dass es darum ging, neue Bündnisse zu entwickeln und dass sich die Sowjetunion dann auch auf dem Weltmarkt platzieren musste und der Isolation versuchte zu entgehen. Aber trotzdem ist natürlich die Programmatik, die Rhetorik der kommunistischen Internationalen, dass die Weltrevolution so ungefähr bevorstehen würde und zu allen möglichen Aufständen auch in Deutschland aufgerufen worden ist, steht meines Erachtens im krassen Widerspruch zur tatsächlichen Unterstützung von entsprechenden Bewegungen und zumal später in der Abwicklung dieser. Ich komme jetzt zu meinem Fazit und das würde dann direkt zu Fragen, Beschimpfungen oder dergleichen übergehen. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Mein Fazit ist eigentlich, dass der auf dem Traditionsmarxismus gestützte Bolschewismus insgesamt zu dem damaligen Zeitpunkt keine Alternative zur Überwindung von Herrschaft, also Herrschaft im umfangreicheren Sinne, darstellt, beziehungsweise darstellte und heute nur sehr, sehr begrenzt einen Anknüpfungspunkt darstellen kann. Das heißt also, im Ergebnis wurde zwar, was sicherlich auch für das zaristische Russland und die dortige Bevölkerung positiv ist, zunächst mal der Übergang zur kapitalistischen Produktionsweise realisiert, die Industrialisierung und Modernisierung des Landes und der gesamten Gesellschaft betrieben, kann man sicherlich heute nach der Abwicklung des Nominalsozialismus in der nicht mehr existierenden Sowjetunion, das heißt in Russland, durchaus feststellen. Und außerdem wurde auch eine aktualisierte Weltmachtstellung erreicht. Das lässt sich besonders in den Auseinandersetzungen des Kalten Kriegs feststellen. Das ist nicht nur negativ zu sehen. Dieses, und das meines Erachtens gilt es zu bedenken, sind aber höchstens einige Voraussetzungen für die Transformation zu einer befreiten Gesellschaft. Das heißt, eigentlich ist das durch die Bolschewiki erst geschaffen worden, was sie vorgeblich, wie andere Bewegungen auch, schaffen wollten. Zudem muss gesagt werden, dass Patriarchat, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus weiter existierten, dass besonders Nationalismus zu stalinistischen Zeiten sogar stark angerufen worden ist, großer Vaterländischer Krieg, als Titulierung des Zweiten Weltkriegs. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass es unter historischen Veränderungen zu betrachten ist. Also man kann nicht sagen, die Sowjetunion, die Bolschewiki seien durchgehend Antisemiten gewesen und dergleichen, das stimmt nicht. Andererseits bezogen sich, das muss sicherlich auch positiv festgehalten werden, bezogen sich die Bolschewiki auf unterschiedliche Forderungen und Programme, die durchaus herrschaftskritischen Ursprungs sind. Das heißt also einerseits die Befreiung der Bäuerinnen und Bauern, das sind andererseits die Bekämpfung der Verarmung von Arbeiterinnen und Arbeitern, Bildungsprojekte, die realisiert worden sind, also Alphabetisierung, Ausbau von Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Insofern ist es nicht einfach, die Realisierung kapitalistischer Herrschaft, die dort betrieben worden ist, sondern es gab dort auch, man könnte sagen, ein sozialreformerisches Programm, was durchaus die Bolschewiki auf ihre Agenda gesetzt haben. Meines Erachtens konnte der Bolschewismus, konnte diesen, die Bolschewiki nicht erfolgreich sein, mit einem Befreiungsprojekt realisieren, durchaus, weil die Bedingungen in Russland gar nicht die gewesen waren, die hätten da sein müssen, um praktisch zu so etwas wie befreiter Gesellschaft, Kommunismus oder wie auch immer genannt, hätten überleiten können. Aber auch die theoretischen Ansätze waren und sicherlich mit einigen Ausnahmen nicht geeignet, eine Transformation zu einer befreiten Gesellschaft vorzubereiten, diese zu denken und dann zu entwickeln. Und schlussendlich muss gesagt werden, dass die Bolschewiki zahlreiche politische Fehler gemacht haben und auch, wie ich am Ende ja nochmal darauf hingewiesen habe, Verbrechen zu verantworten haben, die nicht einfach mal so eben als kann passieren beiseite gewischt werden können, sondern die man durchaus im Blickfeld behalten muss. Und damit möchte ich erstmal schließen und bin auf eure Kommentare, Diskussionen und so weiter gespannt. Sind alle Fragen geklärt? Das ist super. Dann kann ich vielleicht noch mal am Rande der Punkte noch mal erwähnen, weshalb ich auch Arbeitermarxismus als Begriff nicht so toll finde. Das ist nämlich, damit wird so ein bisschen suggeriert, als würde praktisch die kapitalistische Herrschaft abzuschaffen, sei es eigentlich vollkommen egal, würden einfach Leute den Kapitalismus nicht toll finden und ihn dann abschaffen wollen. Und da wird dann meines Erachtens schon entnannt, dass es sehr, sehr unterschiedliche Zugangsweisen zu dem Erleben, dem Alltäglichen gibt, wie kapitalistische Struktur organisiert ist. Das heißt also, nichts anderes gesagt, als Manager und Rentierkapitalistinnen und Kapitalisten haben sicherlich ein geringeres Interesse an der Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise als beispielsweise Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter. Nicht, dass ich damit sagen will, dass es ein automatisches, deterministisch entstehendes Interesse aus den objektiven Interessen der Arbeiterinnenklasse gäbe, sicherlich nicht. Aber trotzdem bleibt die Stellung innerhalb der Gesellschaft, der sozialen Stellung, durchaus nicht bedeutungslos. Und das ist durchaus ein Punkt, den ich nur noch mal am Rande betonen wollte. Ja, und zwar, du hast vorhin die Rede Lenins gegen den Antisemitismus erwähnt und dass die Gründe, die er da angegeben hat, gegen den Antisemitismus zu sein, nicht so unbedingt die besten waren. Das würde mich mal interessieren, was er da gesagt hat. Ja, also das ist so eine ganz, ganz kurze Rede, kann man irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo die in den Lenin-Werken drinsteht, das ist ein ganz kurzer Text. Und der betont eigentlich eher die Gemeinsamkeit von Klassen und dass es ein gemeinsames Interesse gäbe und deshalb sollte man doch gegen jüdische Bevölkerung nichts machen, weil die eben durchaus eher auch Arbeiterinnen und Arbeiter sind und eben eigentlich auf unserer Seite stehen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und anstatt eben klar als herrschaftliche Ideologie so etwas zurückzuweisen und jenseits von revolutionärer Programmatik das zu entfalten, macht er halt dieses. Aber es ist allemal, und das habe ich ja betont, sympathischer als ein Einflechten von Revolutionspropaganda und Antisemitismus und den, in Anführungszeichen, die Juden seien eben für den Kapitalismus und die Verarmung verantwortlich und so weiter und so fort. Und deshalb will ich das jetzt nicht schlechter reden, als es ist, sondern es ist eben keine ausgearbeitete Antisemitismuskritik, sondern es ist eine Platzierung, dass er sagt, nein, das geht nicht. Und das, die Tatsache an sich finde ich positiv. Du meintest auch am Anfang deines Vortrages irgendwas von, dass ein Betrieb es nicht schafft, ein ganzes Land unter seine Kontrolle zu nehmen. Aber es passiert in Südamerika durch die Fruit Company. Also die Fruit Company hat ja durchaus Machtstellungen. Wer? Ach so, ja. Ja. Okay. Das war deine Frage, oder hast du? Ja, also okay. Ich meine, es gibt ja da schon Beispiele, dass ein Kapitalist gut. Ja. Also der eine Punkt ist der, zunächst mal geht es ja, man könnte sagen, um die Homebase der entsprechenden Konzerne. Also da bei United Fruit sprichst du wahrscheinlich darauf an, auf die sogenannte Bananenrepublik. Und das ist praktisch die Durchdrängung, es wird sich einfach mal ein Präsident eingekauft und wenn der nicht taugt, dann kauft man sich halt den nächsten ein oder organisiert einen Putsch oder was weiß ich. Gibt's alles, keine Frage. In diesem Fall geht es aber um die praktisch um den entwickelten Kapitalismus in entsprechenden Ländern, in denen dann die United Fruit ihren Standort, ihren Hauptstandort hat, oder um Siemens, AEG gibt's nicht mehr, aber Daimler-Benz und so weiter. Und da ist einfach die Frage, können die sich gewissermaßen einfach, können die ihre Programmatik, ihre Vorstellung von dem, sie wollen mehr Autos irgendwo verkaufen oder mehr Kraftwerke, können die das einfach so umsetzen oder sind da nicht erhebliche Widerstände vorhanden? Also einerseits Konkurrenten und Prinzipien, die aufgestellt werden, und es ist klar, natürlich wird versucht, Einfluss zu nehmen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, gar nicht. Darum geht es nicht. Aber dieses Modell, von dem die monopolistischen Konzerne würden einfach über den Staat, in dem sie ihren Standort haben, verfügen können, einfach mal Schnipp machen und das, was sie jetzt gerade brauchen als politische Programmatik, durchsetzen können, das weise ich nur zurück. Weil das funktioniert so nicht als Regel, sondern es kann versucht werden und es gibt immer mal wieder Bündnisse, in denen versucht wird, bestimmte Programmatiken durchzusetzen, bestimmte, was weiß ich, wir können da natürlich schon verschiedene Punkte anführen und auch die, wenn wir beispielsweise Rentenreformen heranziehen oder was weiß ich, wem nützt das? Dann können wir natürlich auch sagen, das nützt Versicherungskonzernen. Wenn die Rentenversicherung privatisiert wird, verdienen die daran, das ist klar. Aber trotzdem ist das ist nicht ein morgens telefonieren die Vorstandsvorsitzenden mit dem politischen Personal und nachmittags wird es dann umgesetzt. So funktioniert das nicht. Und das ist aber im Kern läuft Lenins Vorstellung von praktisch monopolistischem Kapitalismus und dem entsprechenden Staat darauf hinaus. Also dass es direkte Befehlsempfänger gibt. Und das funktioniert ein bisschen komplizierter. Einmalige Gelegenheit, nochmal über die Sowjetunion das zu sagen, was ihr immer schon mal sagen wolltet. Wir können ja eine Meckerbox aufmachen. Ja, also wenn jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Und mich ganz gerne bei Arno nochmal bedanken. Interessanten Vortrag und ja.